Wien 9, Schlagergasse 4, Wohnung der Familie Heller. Georg Heller wurde am 7. Mai 1922 in Wien als zweiter Sohn des Andor und der Ida Heller geboren. Wir waren drei Geschwister. Der Erstgeborene, Ernst Heller, 27. Jänner 1921, wanderte mit 17 Jahren in die USA aus. Er verstarb im Juli 1994 in Michigan. Ich, Walter Heller, 22. November 1923, lebe in Wien. Georg besuchte die Volks- und Mittelschule bis 1937. Danach absolvierte er eine Feinmechanik-Werkzeugmacherlehre bis zum Anschluss 1938. Nach der Kristallnacht emigrierte er am 22. November 1938 nach Ungarn. Dort setzte Georg die Werkzeugmacher- und Feinmechaniklehre fort bis zur Meisterprüfung. 1943 wurde er in ein Arbeitslager nach Sas-Regen, Rumänien, einberufen. Der Krieg rückte näher an Ungarns Grenze und das Arbeitslager wurde ins Innere Ungarns verlegt, bis Anfang 1945 die Front im ungarischen Komitat Veszprém stand und die Lagerinsassen bei Bauern und im Wald Zuflucht suchten. Am 23. März 1945, dem Tag vor der Besetzung der Ortschaft Jast durch die russische Armee, wurden 5 ungarische jüdische Arbeitslagerhäftlinge, darunter auch mein Bruder Georg, von den Nazis aufgegriffen und auf Befehl erschossen. In dieser Gegend waren außerordentlich schwere Kämpfe und dementsprechend viele Tote. Diese wurden später mit Caterpillar in Gruben geschoben und verscharrt. Ich flüchtete nach der Kristallnacht am 28. November 1938 ebenfalls nach Ungarn. Dort arbeitete ich in einer Fabrik. Nach der Besetzung Ungarns durch die deutsche Wehrmacht am 19. März 1944 kam ich ebenfalls in ein Arbeitslager, nach Jolswa, damals im slowakischen Teil Ungarns, von wo die Lagerhäftlinge erst in Miskolc, später in Budapest in einer Waffenfabrik arbeiteten. Ich wurde in Budapest im November 1944 von der Gendarmerie zum Josefstädter Güterbahnhof eskortiert, wo der Zug nach Auschwitz bereitstand. Dorthin kam der schwedische Diplomat Wallenberg und hat mich aus dem Zug holen können und in einem von den Schweden geschützten Haus untergebracht, wo ich am 15. Jänner 1945 die Befreiung durch die Rote Armee erlebte. Walter Heller.